Yeah. Nagelneuer Benzer. Benzer. Einarm aus dem Fenster. Fenster. Einarm auf dem Lenker. Scheiße, bin ich Gangster. Speed on the street. 300 km/h. Blitzer, du siehst. Lappen ist nicht mehr da. Fahre den Benzer mal straight durch Amsterdam. Socken sind frisch vom Hai, nicht schnell versandt. Willst du fahren, du kannst lange warten. Ja. Mann, ich fahr keine Standardwagen. Du kannst ja mal die anderen fragen. Ja. Bitch, ich fahr ein Bobbycar. Bobbycar. Bobbycar. Bitch, ich fahr ein Bobbycar. Bitch, ich fahr ein Bobbycar. Joy, das Bobbycar. Deine Freundin ist schlau wie Dolmetscher. Mir egal, was du fährst. Scheißegal, was du fährst. Ich bin grad leider nicht interessiert an deiner Scheiße, die du produzierst. Mein Wagen hat Sound, dass die Scheibe vibriert. Deine hat leider die Leistung von Fiat. Steig aus dem Bentley, mir Yeezys auf Bürgersteig. Bist nur ein Blender und hast nicht mehr Führerschein. Willst du fahren, du kannst lange warten. Mann, ich fahr keine Standardwagen. Du kannst ja mal die anderen fragen. Bitch, ich fahr ein Bobbycar. Bobbycar. Bitch, ich fahr ein Bobbycar. Bitch, ich fahr ein Bobbycar.